Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. So, heute wollen wir die Erklärung von Betrachtung von dem Körper zu Ende bringen, und fangen wir an mit der Betrachtung von den Gefühlen und möglicherweise dann endlich Betrachtung des Geistes, also in Bezug zur Betrachtung von Einatmen und Ausatmen im Rahmen von den 16 Übungen, die normalerweise die Meditation über Einatmen und Ausatmen erklären. Also erklären im Sinne von einem kompletten Kurs der Befreiung. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir haben erklärt, dass manche Sutta, so wie Satipatthana, Kaya, Gata, Sati, Sutta und so weiter, erklären nur 4 Übungen. Weil wir haben erklärt, die Betrachtung der Empfindungen und des Geistes und der Dhammas ist dann auf nicht mittels Einatmen und Ausatmen Betrachtung erklärt. Jetzt erklären wir Betrachtung der Empfindungen und des Geistes auf Grundlage von Betrachtung von Einatmen und Ausatmen. Und wir haben erklärt, die 4 Übungen, die die Betrachtung des Körpers erklären. Wir haben erklärt, dass Betrachtung des Körpers genauso wie Betrachtung der Empfindungen und des Geistes ist auf was basiert? Auf Berührung. Das haben wir besonders betont. Wo die Berührung ist die Ursache dafür, dass wir etwas wahrnehmen. Und was wir dann wahrnehmen, wenn Berührung da ist, sind die 5 Aggregate. Die 5 Aggregate kommen zum Ausdruck, wenn Berührung da ist. Und die 5 Aggregate, wir haben erklärt, das ist unsere Welt. Wir haben keine andere Welt. Und in dieser Welt werden wir geboren, in dieser Welt werden wir auch sterben. Und durch Verständnis von dieser Welt, wann wir können auch verstehen, das, was von dieser Welt herausführt. Das ist die Besonderheit von Buddhismus. Und solange wir das nicht klar verstehen, wir auch können nicht verstehen die Vorteile, dass die Lehre von Buddha hat. Dann, wir haben auch erklärt, dass Meditation eben ist eben 2 Sorten der Befreiung. Befreiung in der Welt, Befreiung durch weltliche Weg, und das sind eben die Vertiefungen, in denen der Meditierende Befreiung von der Befleckungen des Geistes erlebt, in Zustand von Jhana, dann der Geist wird vollkommen gereinigt. Darüber haben wir gesprochen, die 5 Hindernisse gehen weg und der Geist bleibt rein. Und indem wir für diesen Zweck dann weltliche Objekte anwenden, so wie Einatmen und Ausatmen, das ist dann weltliche Befreiung. Dann gibt es überweltliche Befreiung. Wie wenn Sie später sich mit nördlichen Buddhismus beschäftigen, Sie werden dann sehr klar sehen können, dass der Weg der Bodhisattva ist nicht dualistischer Weg. Deswegen im nördlichen Buddhismus spricht man von überweltliche Befreiung. Und überweltliche Befreiung ist Befreiung, dass Befreiung in der Welt und überweltliche Befreiung in eine so Einheit zusammenfügt. Also Objekt des Weges und Objekt der Befreiung, überweltlichen Befreiung, ist dasselbe Objekt, eben Leerheit. Deswegen rezitieren wir Herzsutra, damit wir das verstehen. Also in der Leerheit gibt es nicht 5 Aggregate, gibt es keine Augen, gibt es keine Augenobjekte. Das rezitieren wir jeden Tag, aber das ist gar nicht fremd zu Sinn von den Agamas. Wenn Sie sich mit den Schriften beschäftigen, lesen Sie mittlere Sammlung, da gibt es Anathapindika Sutta, wenn der gute Anathapindika, der größte Sponsor von Buddha Sangha, stirbt, was unterrichtet ihn der gute Sariputta, der Held von unserer Anupada Sutta ist? Was unterrichtet er? Lieber Anathapindika, keine Angst, jetzt sollst du so meditieren. Ich erzeuge, vielleicht kann man erklären, ich erzeuge kein Auge, ich erzeuge keine Farben, ich erzeuge keine Kontakt zwischen Farben und Auge, ich erzeuge keine Augebewusstsein, so sollst du, lieber Anathapindika, so sollst du meditieren. Und so, ich erzeuge kein Ohr, ich erzeuge keine Schalen, ich erzeuge keinen Kontakt, ich erzeuge keine Ohrbewusstsein bis zu Geist und Geistesorgan und die Dharmas. Ich erzeuge keine. Und dann bist du frei. Dann gibt es nicht hier, gibt es nicht dort und gibt es nicht in der Mitte. Na, was gibt es dann? Na, Leerheit gibt es. Also, was wir rezitieren als Herzsutra ist eigentlich überhaupt nicht in Konflikt mit die Lehre von den Agamas. Es ist sozusagen tiefes Verständnis von dieser Lehre. Deswegen diese Sutras von transzendentaler Weisheit wurden gelehrt zu wem? Zu den großen Arahats, so wie besonders Subhuti, Sariputra, Ananda. Das sind die Empfänger von der Lehre von transzendentaler Weisheit, indem sie Arahat sind und keine Befleckungen des Geistes haben, sie können das gleich verstehen, dass eben in der Tat meditieren heißt meditieren im tiefsten Sinne über eine Wahrheit. Nur eine Wahrheit ist da. Und das ist die Wahrheit der Leerheit. Und die vier Wahrheiten sind dazu, damit man diese eine Wahrheit versteht. Sowieso in der überweltlichen Weg, die vier Wahrheiten werden zu einer Wahrheit. Durch eine Wahrheit, dann kann man alle Wahrheiten verstehen. Und der Buddha lehrt auch, es gibt nur eine Wahrheit, alle anderen Wahrheiten sind Mittel für Verständnis von dieser eine Wahrheit. Jetzt, wir wollen diese eine Wahrheit durch Satipatthana verstehen. Und Satipatthana ist eben der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, wir haben schon erklärt, in dem, wenn man wirklich Satipatthana übt, man sollte frei von Zuneigung und Abneigung sein und man sollte, der Geist sollte unabhängig sein, keine Stütze haben. Das ist unabhängiger Geist. Und wie wird der Geist ohne Stütze sein können, wenn er nicht die Wahrheit, eine Wahrheit von Leerheit nicht durchgedrängt hat, durchgedrungen hat? Bitte korrigieren Sie mein Deutsch. Ich habe kaum Möglichkeit, Deutsch zu sprechen. Jetzt ist auch, ihr lernt etwas, ich lerne auch etwas hoffentlich von euch. Dann immer mich darauf aufmerksam machen, wenn ich grammatische Fehler mache. So, die vier Übungen, hoffentlich brauchen wir nicht zu wiederholen. Alle sind damit familiär. Und auch wenn Sie in 2 Uhr morgens aufstehen, können Sie gleich die vier Übungen rezitieren. Hoffentlich auf Bali auch. Also die vier Übungen wissen wir, dann wir wissen auch, haben schon erwähnt, die 8 Schritte, die es erlauben, dass man diese Übungen im Sinne von Shamatha und Vipassana verdaut. Und wir haben erklärt, in der nördlichen Tradition sind es nur 7 Schritte. Und wir haben erklärt, warum. So, die 4 oder 3 ersten Schritte gehören Shamatha. Und Shamatha wird im Rahmen von Betrachtung des Körpers erklärt, warum. Das sollten Sie sehr klar verstehen, warum wird Shamatha, Eintritt in Shamatha im Rahmen von Betrachtung des Körpers erklärt. Sie machen jetzt das. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, aber wenn man auch mit Kasinas, mit anderen Objekten, die Objekte von Shamatha sind Rupa, nicht wahr? Die gehören zu Rupa. Dieses Konzept von Atmen gehört auch zu Rupa. Er ist basiert auf Einatmen, Ausatmen, was Rupa ist, die vier Elemente und was basiert auf den vier Elementen ist Farbe, Geruch und so weiter. Und diese Rupa, was passiert mit dieser Rupa, wenn man über Einatmen, Ausatmen meditiert? Durch Shamatha wird geändert. Damit man Shamatha übt, braucht man Shamatha Nimitta, Zeichen von Shamatha. Wenn man nicht Zeichen von Shamatha hat, auch wenn man über Liebe meditiert, über Gleichmut, über Kasinas meditiert, auch über Buddha-Andacht an Buddha, man braucht Shamatha Nimitta, sonst kommt man nicht mal zu angrenzenden Sammlungen. Ohne Shamatha Nimitta geht es nicht. Also ein geistiges Vorstellungsbild, kann man sagen? Verfeinte Bild des von Gamatana, von Meditationsobjekt. Wenn das Bild von Meditationsobjekt nicht verfeint ist, der Geist wird nicht verfeint und er kann sich mit dem Objekt vereinigen. Solange der Geist grob ist, Objekt bald auch grob. Wenn der Geist wird fein, der Objekt wird auch fein, dann wird es zu Shamatha Nimitta. Durch diese feinen Objekt bekommt man feinen Geist. Wenn das Objekt nicht fein ist, wie bekommt man feinen Geist? Also Objekt und Geist sind miteinander verbunden, die können nicht getrennt entstehen. Der Geist in der Welt ist auf Objekt basiert. Deswegen Befreiung in der Welt mit einem Objekt, das durch Verfeinerung des Geistes wird auch verfeint. Und alles, das zu dem Geist gehört, was Geist formiert, Empfindungen, Wahrnehmungen, Wille-Faktoren werden auch verfeinert. Das ist Shamatha. Verfeinert. Das ist Shamatha. Was heißt Shamatha? Shamatha heißt Zustand der Ruhe. Und zu Zustand der Ruhe man kommt, wenn man einen feinen Objekt erzeugt. Wenn Objekt ist grob, wie kommt man zur Ruhe? Wir haben schon darüber gesprochen, die fünf Sinnen, wenn man auf fünf Sinnen orientiert ist, Berührung mit dem Objekt ist grob. Nur geistige Berührung mit dem Objekt kann fein werden. Wir haben gesagt, wenn Auge trifft die Farbe, es ist, und man orientiert sich auf diese Berührung der Geist, dann ist es so wie zwei Böcke sich schlagen, die Hörner zusammen. Das spürt man, wenn man Shamatha hat. In Shamatha dann diese fünf Objekte der Sinne werden als sehr grob und mit Leiden verbunden gesehen. Deswegen geht der Geist dann in Shamatha. Sonst wie geht er in Shamatha? Wenn er denkt an, wie gut schmeckt diese in Tschechien essen sie diese Schweinknie. Auch in Deutschland nehme ich an. Und so, dann genießen sie das, dann wie wird dadurch der Geist verfeinert. Wenn man das genießt, dann denkt man immer daran, dass die andere Begierde dazu noch zusätzlich kommen. Hm? Ist das nicht so? Dann, wie kommt man dann zur Ruhe? Indem man sich an geistige Kontakt orientiert, der viel feiner ist. Geistige Vergnügen ist viel feiner als körperliche Vergnügung. Deswegen dauert es. Körperliche Vergnügen dauert nicht. Ist das nicht so? Dann intellektuelle Vergnügen ist noch sehr niedrige Ebene von Vergnügen. Wahre Vergnügung kommt dann in diesen Shamatha-Zustand, wo das Objekt wird verfeinert und der Geist dadurch auch und Empfindungen, Wahrnehmungen und alles wird verfeinert. Dann, deswegen kann man im Zustand von Glückseligkeit tagelang bleiben. Versuchen Sie mit intellektuellem Vergnügen tagelang bleiben oder mit körperlichem Vergnügen tagelang bleiben, geht natürlich nicht. Warum? Weil der Geist hat keine diese Feinheit. Deswegen wird Shamatha im Rahmen von Körperbetrachtung erklärt, indem während Shamatha man bekommt auf Grundlage von einem feineren Objekt, das heißt Shamatha Nimitta, man bekommt Shamatha. Wenn Shamatha nicht da ist, Shamatha Nimitta da ist, wenn Zeichen, verfeinte Objekt nicht da ist, Shamatha-Meditation kann nicht zustande kommen im Sinne, dass der Geist durch reines Objekt gereinigt wird. Und wenn der Geist, wir haben schon erklärt, die Agamas erklären, mit Wahrnehmung orientiert an die fünf Sinnen, kann man nur kleine Weisheit üben. Aber mit Wahrnehmung auf feinere Objekte oder formlosen Objekte kann man dann große Weisheit üben, weil der Geist in diesen Zuständen ist rein. Er hat in Dhyana keine Befleckungen des Geistes, wenn es nicht mit Anhaften verbunden ist. Und dann, das ist dann der Mittel zu Erfahrung von grenzloser Weisheit, das eigentlich Objekt der Befreiung zugehört. Also diese Erfahrung von den verfeinten Objekten ist der Weg zur grenzenlosen Befreiung. Dieser Prozess wird besonders klar dann in Erklärung von Yogacara, wenn eigentlich, wo eigentlich Shamatha heißt, Betrachtung von bloßem Geist, nichts anderes. Und Shamatha heißt, und Vipassana heißt, Betrachtung von den Qualitäten von Soheit. Soheit hat alle möglichen Qualitäten. Eigenschaften, so wie Erde, Wasser, Element, Empfindung und so weiter. Frank wollte wissen, die Sonderheiten von Yogacara, das fängt damit an. Dann die Schritte von Shamatha sind, wir haben schon erklärt, erst kommt Zählen, zweite kommt, nach Ganana kommt Verfolgen, Anugamana. Der Meditierende verfolgt Einatmen und Ausatmen. In den Übungen, wie wird es erklärt? Durch die ersten drei Übungen. Verfolgt lange oder kurze Einatmen, Ausatmen mit Weisheit. Und er lernt, den ganzen Körper zu empfinden, wir haben erklärt. Das ist Verfolgen. In diesem Prozess von Verfolgen wird dann das Objekt verfeinert und Shamatha Nimitta wird erzeugt. Meditationsobjekt wird zu Shamatha Nimitta. Anapana Nimitta, wenn man über an Einatmen und Ausatmen meditiert, dann Anapana Nimitta wird zu Shamatha Nimitta. Und wir haben erklärt, Shamatha Nimitta hat zwei Phasen, Ugaha Nimitta. Erst Parikama Nimitta, das heißt Vorbereitung. Vorbereitung ist nicht wirklich noch drinne. Dann Ugaha Nimitta und Patibhaga Nimitta. Ugaha Nimitta ist, wenn diese Shamatha Nimitta schon richtig formiert ist, dass man es mit dem Geiste anhalten kann. Und Patibhaga Nimitta ist Objekt von angrenzenden Sammlungen, erste Sammlung, zweite Sammlung, dritte Sammlung, vierte Sammlung, alle benutzen selbe Patibhaga Nimitta, reflexive Bild. Ohne diesen reflexiven Bild, wenn man über Anapanasati meditiert, kann man nicht in Jhana hinein. Wenn man zum Beispiel über Liebe meditiert, dann Shamatha Nimitta braucht nicht reflexive, weil es sind alle Wesen können nicht formieren, so wie Anapana da ein Licht. Aber indem sie Shamatha Nimitta werden, alle Wesen, sie können als Objekt von Apana, von Fixierung werden, und es wird gesehen in Grundlage des Herzens. Dann geht man in Jhana. Noch eine Frage. Wodurch unterscheidet sich Anapana Nimitta von Samatha Nimitta? Anapana Nimitta ist nicht Objekt der Versenkung. Anapana Nimitta ist Symbol oder Zeichen von den Einatmen und Ausatmen, das an der Stelle, wo man Atmen betrachtet, zustande kommt. Obwohl Atmen sich immer bewegt, diese Anapana Nimitta bleibt. Deswegen der Geist kann auch bleiben. Wenn aber diese Anapana Nimitta wird verfeinert und wird zu Farbe, Lichterscheinung, dann heißt es Shamatha Nimitta. Und durch diese Shamatha Nimitta, wenn es völlig formiert ist, wenn es zu reflexivem Bild ist, das sich nicht bewegt, wird dann Objekt der Versenkung. Ist das klar? So, dann nach Anugamana verfolgen kommt Fusana. Fusana heißt berühren. Und das ist Theravada. Keine Erwähnung von Fusana, Berührung in den Schriften von nördlichen Buddhismus. Warum? Wir haben schon erklärt, weil Objekt ist der ganze Körper. Dann man braucht sich nicht zu bemühen, dieses Objekt irgendwo zu fixieren. Fusana ist Fixation von dem Objekt an einer Stelle, wo man bleibt. An Nasenloch, man verfolgt nicht Atmen innerhalb des Körpers, aber man weiß sehr klar, dass Anfang hier ist, von Einatmen, Mitte hier, Ende hier. Man sieht das sehr klar, aber der Geist bleibt an einer Stelle. Wieso kann er bleiben an einer Stelle? Weil sein Objekt ist Anapananimitta. Er verfolgt nicht die Eindrücke des Körpers. Aber er ist davon völlig bewusst. Ich immer wiederhole, man kann sich nur auf ein Objekt konzentrieren. Aber indem man sich auf ein Objekt konzentriert, waren wir völlig bewusst davon, was da alles passiert im Körper, außerhalb der Körper. Man kann völlig bewusst sein, aber nicht konzentrieren kann man sich nur auf eine Sache. Ist das klar? Und wenn der Geist konzentriert ist auf eine Sache, er wird klar. Wenn er nicht konzentriert ist, was immer kommt, da läuft er, dann ist er unruhig. Und Unruhe, so die Philosophie von Buddhismus und von Yoga, Unruhe ist Anfang von Prozess von unreinen Geist. Unreine Geist ist wegen Unruhe. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn dieser Zustand vollkommen weg ist, dann ist es Zustand der Befreiung. Also mit weltlichen Objekt ist diese Befreiung nur temporär. Aber mit überweltlichen Objekt wird es allmählich vollkommen. So, wir haben auch erklärt, dass diese nach Anugamana Fusana, nach Fusana Tapana. Tapana heißt bleiben lassen oder sowas. Bleiben lassen, okay. Dann bleiben lassen, das ist dann Zustand von Shamatha. Angrenzende Sammlung. Erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana. In diesem bleiben lassen, dann werden die sogenannten Apalakshanas, Apalaksha, die Sachen, die Zustand von Shamatha nicht völlig rein machen, werden sie auch beseitigt, so wie Vitarka, Vichara, die angenehme, unangenehmes Gefühl von Körper und von Geist und einatmen, ausatmen, dann allmählich gehen alle weg. Dann vierte Jhana ist ideale Zustand für Vipassana, in dem Konzentration und Weisheit sind gleichmäßig. Objekt ist da, deswegen Weisheit kommt zu Ausdruck. Und Konzentration ist ohne Hindernisse, weil keine Einatmen, Ausatmen, angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle, die dann zu Zerstreuung des Geistes führen können. Dann dieser Zustand heißt was? Man übt, warum üben wir Shamatha? Damit wir reines Glück erfahren. Das vierte Jhana ist auch reines Glück. Sie kann reines Glück ohne angenehmen Gefühl, wie kann man das verstehen? Das heißt dann, in Abhidharma wird das genannt, wie? Was ist höchste Glück? Glück von Gleichmut. Glück von Gleichmut. Könnte man auch Serenität sagen? Oder ist das was anderes? Serenität ist mehr Prashrabdi. Prashrabdi muss sein in allen Zuständen von Shamatha. Ohne Prashrabdi kein... Was heißt das auf Deutsch? Serenität ist nicht schlecht. Aber normalerweise kann man Entspannung und Klarheit, kann man auch sagen. Entspannung und Klarheit ist auch mit Serenität verbunden. Diese Prashrabdi oder Pasadi auf Pali ist die Voraussetzung für Shamatha. Wenn keine Pasadi, keine Shamatha. Und was ist das Gegenteil von Prashrabdi, von Pasadi? Daushtulya, Pali Dutula. Was heißt Dutula? Grobheit. Prozess der Befreiung ist nichts anderes als Prozess von Befreiung von Grobheit. Wenn man erleuchtet ist, dieser Zustand von Prashrabdi, Entspannung und Klarheit geht nicht weg. Wenn Sie einen Arahat sehen oder einen sehr hoch realisierten Bodhisattva, diese Prashrabdi geht durch Haut. Meine Haut wird auch glänzend. Seine ganze Erscheinung wird glänzend, weil er immer diesen Zustand von Entspannung und Klarheit aufrecht hält. Das ist Zustand von einem erleuchteten Person. Warum dieser Zustand kann zustande kommen? Weil er hat was? Sankhara Upekha. Was ist Sankhara Upekha? Gleichmut gegenüber alle Sankharas, alle Formationen. Deswegen, er haftet nicht an Angenehme, er wehrt sich nicht gegen Unangenehme. Und dann seine Serenität oder Klarheit und Entspannung setzt fort. Dann sogar Träume kann er keine Träume machen, oder wenn er macht Träume, dann nur beste von den Träumen, weil er ist immer in Serenität. Alle seine Ängste dann lesen sich. dann hat er viel Spaß. So, dann vierte Übung ist dann platzieren, bleiben lassen, und das erklärt dann eigentlich Prozess von Reinigung von Shamatha. Diese erste drei Übungen sind Eingang in Shamatha, und vierte Übung ist Reinigung von Shamatha bis zur vierte Jhana, wo die Eigenschaften, die Shamatha inferior machen, wie sagt man auf Deutsch, inferior? Minderwertig. Dankeschön. Minderwertig macht, die sind weg. Dann der Geist bleibt in welchem Zustand? Im Zustand von gereinigten Gleichmut. Ist dann der dritte Schritt schon die angrenzende Sammlung? Ja, das geht, diese angrenzende Sammlung. So, wenn man diese Rüstung von Shamatha hat, dann geht man in Vipassana. Das ist die traditionelle Methode. Heutzutage, die meisten Lehrer lehren gleich Vipassana, aber das ist nicht die Tradition. Die Tradition ist, erst lernt man systematisch Shamatha, dann geht man in Vipassana, und Vipassana wird dann kein mühsamer Prozess. Vipassana geht dann so wie mit Ghee geschmiert, weil der Geist bleibt rein und er ruht sich aus. In Vipassana betrachtet man Leiden von Vergänglichkeit. Und Leiden von Vergänglichkeit sehr mühsam. Aber wenn man Shamatha hat, man kann in Ruhe bleiben. So, und wie geht man in Vipassana hinein, wenn sie über Atmen arbeiteten, dann wie geht man hinein? Mit Analyse der Elemente, vier Elemente Meditation. Einatmen und Ausatmen ist nur Empfindung von den Elementen, nichts anderes. Druck, Härte, Wärme, Kälte. Man dann widmet sich diesen Empfindungen. In Einatmen, Ausatmen, dann im ganzen Körper. Dann, wenn diese Meditation erfolgreich ist, der Körper dann zerplatzt und man sieht die Kalapas, die den Körper formieren, so wie Molekülen. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ein anderes Mal Sie kennenlernen. Diese Kalapa sind eigentlich die Gruppierungen von den Empfindungen, die gruppiert werden in eine Einheit. Das ist auch Leerheit. Lankavatara Sutra sagt, dass in diesen Kalapas, in diesen Atomen oder wie man das immer heißt, gegen widersprüchliche Eigenschaften alle kommen zusammen in eine Einheit. Das heißt was? Das heißt, dass diese Kalapas natürlich sind alle nur geistgemachte Formationen. Heutzutage Wissenschaft kommt zu derselben Schluss. Diese Materie ist Leerheit. Im letzten Ende kann man es nicht anpassen. Das haben die Yogis schon vor tausenden Jahren erfahren. Und jetzt Wissenschaft macht diese Entdeckung. Diese Materie kann man in Leerheit lesen. Im letzten Ende, Physik sagt, es gibt kein Partikel, das ständig ist. Ist das nicht so? So, dann, wenn man Rupa verstanden hat, kann man dann Nama verstehen. Das ist in der Theravada-Methode durch Zerlegung von Rupa, dann sieht man die Prozesse des Geistes. Deswegen kann man sie studieren, indem diese Objekte sind die wahre Inhalte der Körperlichkeit, nachdem diese Molekülen zerplatzt sind. Wenn man 4 Elemente Meditation macht, erst diese Molekülen bewegen sich rasend schnell, dann langsam durch Konzentration kommen sie zu Stopp, Halt. Bewegen sie sich nicht mehr. Dann kann man sehr gut analysieren, Augenprozess, Schmeckenprozess. Und man kann erfahren, was dann sehr wichtig ist für Verständnis von Yogacara. Man braucht nicht unbedingt durch Nase riechen, man kann direkt mit Geist riechen, die Kalapas. Sehr wunderbare Sache. Mit Konzentration kann man sehr, sehr schöne Sachen machen. Muss man aber richtig lernen. Diese Methode natürlich gibt es nur, wird übermittelt durch Lehre. Sonst kann man nicht lernen. So, nächste, wenn man Nama und Rupa untersucht hat, mit Anupada Vipassana, so wie der gute Sariputta, dann man wendet sich weg von Nama Rupa. Das ist das zweite Stadium von Vipassana. Vavatana. Weg. Ich will jetzt nicht Vipassana erklären, das kennen Sie in Pfad der Reinheit nachschlagen. Erst kommt Nama Rupa Paricheda, erste Jnana in Vipassana, Analyse von Körperlichkeit und Geistlichkeit, dann die Pachaya Parigaha, die Verständnis von bedingten Entstehung von Pachaya, dann Samasana Jnana, Organisation von den Objekten der Vipassana in Gruppen, dann Udayabhayajnana, Entstehung und Vergehen von allen Objekten, Wissen. Wenn diese Wissen reif ist, dann der Geist wendet sich weg von Entstehung und Vergehen. Das heißt Vavatana. Das heißt auch Vutana Gamini Vipassana. Vipassana, das führt zu Vutana, zu entstehen in einem neuen Bereich, im Bereich von Nirvana, das über Welt steht. Dann gibt es Parishuddhi. Parishuddhi heißt vollkommene Reinigung. Entwurzeln von den, mit weltlichen Objekten kann man nur zeitweise die Bindnisse Sanyojanas des Geistes zu dem Objekt schwächen. Und die gehen Vikambana, wie heißt Vikambana auf Deutsch? Fesseln. Fesseln, okay. Aber Fesseln kann man nur durchtrennen. Schütteln. Schütteln. Vikambana. Schütteln. Aber nicht entwurzeln. Und entwurzeln kann man die Fesseln nur, wenn das Objekt überweltliche Objekt ist. Mit weltlichen Objekt kann man nicht entwurzeln. Man kann nur schütteln, dass sie nicht da sind. Und dann, wenn man entwurzelt hat, dann kommt Reinheit und dann Wissen von Reinheit. Weil jemand, der Reinheit erreicht hat, das nicht mehr weggeht, dann weiß er, das ist, da bin ich. Da bin ich im Zustand von Chalanga Upeka. Was heißt Chalanga Upeka? Upeka gleich Mut und Gleichmäßigkeit gegenüber sechs Objekte. Auge bis bis Geist. Und hier machen wir Schluss und erklären wir weiter abends, und dann allmählich trennt sich unsere Abend- und Tagerklärung zusammen, und wir verlassen hier mit hoffentlich mit gewisser Klarheit, dass wir weiter meditieren können und mindestens die Konzepte klar sind. Okay. Darf ich eben noch fragen, was wir jetzt, was jetzt beschrieben wurde, ist das jetzt in der nördlichen und in der südlichen Schule dieser Weg über die Passana? Ich habe nicht erklärt, ich habe nur Vorgeschmack, Vorspeise gegeben. In nördlichen Buddhismus, Shamatha-Meditation ist eigentlich Meditation über Geist. Weil in Samadhi alle Objekte aus dem Geist kommen und man kann es verfolgen. Was ist Unterschied zwischen nördlicher Tradition und südlicher Tradition? Nördliche Tradition betont den Weg von Bodhisattva. Der Weg von Bodhisattva ist der Weg von Nicht-Dualität. Also der Arahat, der Weg von Arahat ist begründet auf richtigen Unterscheidung. Diese richtige Unterscheidung natürlich braucht man. Das, was wir lernen in Anupadasutta, ein nach dem anderen, das ist richtige Unterscheidung. Der Sariputta ist der höchste Repräsentant davon. Aber diese Weisheit so für den Weg von Bodhisattva ist nicht ausreichend. Warum? Frank, bitte. Warum ist nicht ausreichend? Nach der Lehre von Bodhisattva, ich sage nicht Mahayana, nach der Lehre von Bodhisattva, der Bodhisattva muss realisieren was? Höchste Erleuchtung. Höchste Erleuchtung ist, Objekt von höchsten Erleuchtung ist Tathata, Soheit. Deswegen der Bodhisattva strebt nach Dharmakaya, Körper von Dharma. Er wird ein mit Dharma. Wie kann er ein mit Dharma sein? Indem er versteht, dass Realität ist nur eine Realität. Und das ist Leerheit. Die wahre Eigenschaft, sogenannte Svabhava, die Essenz von allen Dharmas, in Theravada spricht man von Essenz von verschiedenen Dharmas, hm? So wie Härte von Erde und so weiter. In der Weg von Bodhisattva, Essenz, gibt es nur eine Essenz. Und das ist Leerheit. Hm? In dieser Leerheit, weil es Essenz ist, in dieser Essenz nichts entsteht, nichts vergeht, nichts ist rein, nichts ist unrein. Hm? Weil es steht über alle. Über alle Differenzierung. Hm? Es geht über alle Differenzierung. Jetzt der Weg von Arahat ist basiert auf richtigen Differenzierung. Hm? Und richtige Differenzierung heißt was? Wie kann man richtig unterscheiden? Indem man an Zeichen, diese Zeichen von dem Objekt analysiert. Hm? Nicht wahr? So Yogacara behauptet, dass indem diese Zeichen von dem Objekt noch da ist, diese Tendenz von, obwohl diese Tendenz von Anhaften an Persönlichkeit ist weg, diese Anhaften an Dharma ist noch da. Dann damit man auch von diesen Anhaftungen los wird, muss man unbedingt alle Objekte betrachten als Soheit, als Leerheit. Hm? Nur dann kann man überwinden sogar die Tendenzen zu Grobheit. Auch Theravada ist damit einverstanden, der Arahat hat Befreiung, aber er hat immer noch Tendenzen zu Grobheit, in der er immer gewisse Gewohnheiten hat. Hm? Der tschechische Arahat mag Knödeln, hm? Der chinesische Arahat mag Reis essen. Hm? Diese Gewohnheiten bleiben da. Hm? Aber bei Buddha, die sind auch weg. Warum sind sie weg? Weil er sieht eine wahre Eigenschaft in allen Phänomenen und das ist eben Leerheit. Das ist der und was ist der Mittel dazu? Eben Shamatha. In Shamatha Objekt wird der leere Geist. In diesem leeren Geist dann alle Objekte erscheinen. Aber jetzt machen wir Schluss, sonst reden wir weiter und weiter. Abend, für Fragen, bitte vorbereiten, gute Fragen. Omitabo. Dann machen wir 10 Minuten Pause und dann noch ein bisschen Meditation, damit wir verdauen.